Am Mönchsberg, wo im Schatten herbstlicher Ulmen der verfallene Pfad hinabsinkt, ferne den Hütten von Laub, schlafenden Hirten, immer folgt dem Wanderer dunkle Gestalt der Kühle. Über knöchernen Steg, dich hört zinzene Stimme des Knaben, leise sagend die vergessene Legende des Walds, sanfter ein krankes nun die wilde Klage des Bruders. Also rührt ein spärliches Grün das Knie des Fremdlings, das versteinerte Haupt. Näher rauscht der blaue Quell, die Klage der Frauen. Georg Trakl, 1887 bis 1914.